Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Übersicht. Erich Honecker bekräftigt Bruderbund mit der Sowjetunion. Start für neue Abraumförderbrücke im Lausitzer Revier als Beitrag zur Verwirklichung der Hauptaufgabe. Paul Ferner sprach auf dem Parteitag der französischen Kommunisten. Partei und Staatsführung der DDR erteilt Dr. Kohl Unterzeichnungsvollmacht für Grundlagenvertrag. Demokratische Republik Vietnam protestiert gegen amerikanische Luft- und Seeangriffe. Gegen 19.50 Uhr ein Interview mit Werner Walde, erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Cottbus, und ein Bericht von der Großkundgebung der französischen Kommunistischen Partei zum 50. Jahrestag der UdSSR. Die Nachrichten. Der erste Sekretär Houston. Nach dreitägigem Aufenthalt auf dem Mond sind die Astronauten Cernan und Schmidt wieder zum Mutterschiff Apollo 17 zurückgekehrt. Kurz vor Mitternacht hatten Cernan und Schmidt den Erdtrabanten verlassen. Gegen 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit koppelten sie ihre Fähre an das Mutterschiff, in dem Evans seit Montag den Mond umfliegt. Etwa 12 Kilogramm Gesteinsproben brachten die Astronauten von ihrem 22-stündigen Mondaufenthalt mit. Wenige Minuten nach 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit wurde die Fähre vom Mutterschiff abgestoßen. Sie schlug 2 Stunden später auf den Erdtrabanten auf.